Die Arbeittafel oder der Teppich in der Johannes-Meister-Loge ist, wie ich schon hinwies, nicht mehr quadratisch, sondern rechteckig. Ich wiederhole das nochmals, weil es für den Stumpfsinn in der Freimaurerei zu charakteristisch ist. Die quadratische Tafel der beiden unteren Grade zeigte, für einen Adam Kadmon passend, Zitat, die ideale Welt mit den in ihr wirkenden Kräften. Von der materiellen Welt enthielten sie nur das Bild des die Grundfeste des Tempels deckenden Fußbodens. Eigentlich war es ja mehr. Und selbst dieses Sinnbild wurde durch die aufsteigenden 7 Stufen, die Jakobsleiter, in eine höhere Sphäre erhoben. Auf der Arbeitstafel des Johannismeisters erblicken wir nun fast Dinge, die der Erdenwelt angehören. Zitat Ende. Das ist richtig. In der Mitte der rechteckigen Arbeittafel steht ein Sarg, das Sinnbild des halbfertigen Kubus von West gegen Ost, nicht etwa ein gemaltes Zeichen, sondern ein ganz wirklicher Sarg. Am Kopfende des Sarges im Westen liegt ein Totenkopf mit dem Gesicht nach Osten, am Fußende 2 gekreuzte Knochen, deutlich in Form des Andreaskreuzes, das damit seinen Sinn mehr enthüllt. Dazwischen liegt in dem Sarge, da wo wir bisher auf dem Arbeitteppich den Sowjet- und den Davidstern sahen, das gleichseitige silberne Dreieck mit dem Namen Jehova. Es zeigt mit der Spitze nach Osten auf den dort liegenden Akazienzweig. Zitat: Damit sind wir nun zu dem einzigen ganz neu erscheinenden Symbol und zum eigentlichen Geheimnis des Meistergrades gekommen, zum grünenden Akazienzweig, dem Symbol zum Auferstehen. Was das heißen soll, kann ich aber hier nicht nachweisen. Zitat Ende. So steht es in den Akten der GLL von Deutschland über dem Teppich des dritten Grades. Nun, uns braucht die Bedeutung des Akazienzweiges nicht gesagt zu werden. Wir wissen es und wollen es dem von seinem Orden in Unkenntnis gelassenen Johannesmeister verraten. Der grünende Akazienzweig ist nicht nur das uralte Zeichen des Sieges und des Erblohnes, wie es weiter in jenen Akten heißt, sondern es ist unumschrieben das Zeichen der jüdischen Weltherrschaft, das Zepter der priesterlichen Königsgewalt im messianisch-jüdischen Weltreich. Außer mehreren von früher bekannten Zeichen wie Zirkel und Winkelmaß, deren Bedeutung wir ja wohl zur Genüge kennen, sehen wir die Tafel mit Tränen übersät, die den hebräischen Buchstaben J, den Anfangsbuchstaben Jehovas, wiedergeben. Zitat: In diesen Tränen, schreibt Hieber, drückt sich alles Leid der Menschheit aus. Die Geschichte zeigt uns blutige Kriege, furchtbare Umwälzungen, Untergang von Völkern, Emporheben anderer. Alles das sind Zeichen der Verwandlung, bei der es ohne Leid und Tränen nicht abgeht, die aber stets aus Graus und Dunkel zu neuem Licht führt. Zitat Ende. Wer denkt da nicht an die Reuetränen, die Jehova über die Zerstörung des Salomonischen Tempels allnächtlich vergießen muss, bis dieses Unrecht durch die Aufrichtung der Judenherrschaft wieder gutgemacht ist? Freilich kostet das viele Kriege und den Untergang vieler Völker, über deren Geschick Jehova aber wohl keine Träne vergießt. Hinter dem Altar im Osten zeigt sich eine geschlossene Pforte. Auf ihr ist das Andreaskreuz mit einem von einer Strahlenkrone umgebenen Dreieck, in das der Name Jehova eingeschrieben ist, dargestellt. Über der Pforte glänzt der flammende Davidstern mit dem Buchstaben G, ursprünglich J für Jehova. Der Buchstabe G soll den Buchstaben J schamhaft verhüllen und auf die Gematria hinweisen. Es kommt alles auf dasselbe hinaus. Alles deutet in blöder Wiederholung klar und deutlich die Judenherrschaft an, deren bewusster Diener der Johannesmeister nach Durchstreiten der verschlossenen Pforte bei weiterer Beförderung werden soll. Die Enthüllung ist schon recht weit vorgeschritten. Die Arbeittafel oder der Teppich der Andreas Lehrlingsgesellenloge liegt in einem dunklen, von oben matt beleuchteten Raum und ist ein Rechteck und blutrot mit weißer Umrandung. Hier soll, so bedingt es der Pazifismus der jüdischen Jehova-Herrschaft, für die die Freimaurerei kämpft, eine in Auflösung, Gärung und Kampf befindliche, nach neuer Gestaltung ringende Welt dargestellt werden. Zitat: Wir blicken auf ein Schlachtfeld der jüdischen Bruderliebe, das vom Blut derer gerötet ist, die für die Wahrheit gestritten haben, in der großen Entwicklung, die durch die Zeiten hin fortschreitet. Es ist das Blut Adonirams und zahlloser freimaurerischer Märtyrer, mit deren Blut wir auch das unsrige zu vermischen bereit sein sollen. Zitat Ende. Der weiße Rahmen der Tafel soll, wie wir es bei den weißen Handschuhen sahen, andeuten, dass die, die in diesem Kampf für die Judenherrschaft bluten, natürlich ganz unschuldig und die anderen, die sich zur Wehr setzen, die bösen Gesellen sind. Auf der Tafel steht wieder der Sarg mit Winkelmaß und Zirkel im Osten und Westen. Das Vereinigungsband ist hier nicht gemalt, es erscheint in Wirklichkeit. Wir werden in der Andreas-Meisterloge sehen, wozu es gebraucht wird. Zu beiden Seiten des Sarges liegen Waffen, im Norden zwei Dolche in Form des Andreaskreuzes, im Süden die Streitaxt. So liegen Dolch und Axt genau an denselben Stellen wie in niederen Graden Kelle und Hammer. Zitat: Es entsprechen die beiden Waffen genau den beiden Werkzeugen der Johannesloge. Solche Wandlung war nötig, denn die friedlichen Geräte der Johannesloge können uns hier nicht frommen. Wir sind hier in einem schweren Kampf begriffen, den nur wir mit Waffen durchführen können. Darum ist aus der Kelle der Dolch, aus dem Hammer die Streitaxt geworden. Zitat Ende. Hieber bemüht sich dabei vergeblich, die Umwandlung der Kelle in einen Dolch freimaurerisch zu erklären. Selbstverständlich liegen die Dolche im Norden, denn sie sind ja eine Lichtwaffe gegen die der Finsternisangehörigen, das heißt gegen die nordische Rasse, zu richten sind. In der Finsternis können wir das Schwert, das heißt den offenen Kampf, nicht gebrauchen, denn wir müssen Brust an Brust mit dem Gegner ringen. Gewiss, um ihm dabei hinterrücks den Dolch in den Rücken zu stoßen. Wir kennen ja diesen Dolchstoß sattsam aus dem Weltkriege und aus der Kampfart gegen die Völkischen nach dem Weltkriege. Wir begreifen das Sinnbild des freimaurerischen Bauplanes auf dem Reißbrett, dargestellt durch das liegende Kreuz, das Andreaskreuz.